Mischlinge gibt es unter den Tieren und unter den Menschen. Auch die Juden sind Mischlinge. Sie weisen Rassenmerkmale von weißen, gelben und schwarzen Völkern auf. Ihre krausen Haare und die herabhängende Unterlippe erinnern an die Neger. Typische Kennzeichen der Juden sind auch ihre krummen Beine und Plattfüße. Viele Juden haben eine an ihrer Spitze verbogene Nase und henkelartig abstehende Ohren. Auch ihr ekelhafter Körpergeruch kennzeichnet sie als Fremdrassige. Ihr schleichender Gang und ihre Körperhaltung erinnern an die Affen. Viele Juden haben eine schmale, fliehende Stirne und eine Schädelbildung wie ein Gorilla. Wie der Pudelmops Dackelpinscher ein Mischling unter den Hunden ist, so ist der Jude ein Mischling unter den Menschen. Auch der Jude ist ein Fremdling. Er hat keine Heimat. Seit Jahrtausenden wandert das jüdische Volk ruhelos in der ganzen Welt umher. Nirgends hat es eine Bleibe. Auf dem jüdischen Volke lastet der Fluch Gottes. So muss es von Land zu Land ziehen und immer heimatlos bleiben. Das jüdische Volk ist ein Verbrechervolk. Wer Juden aufnimmt, hat den Teufel zu Gaste. Wie die Köter unter den Hunden, so leben auch die Juden unter den Völkern für sich allein und halten sich nicht an die Gesellschaftsregeln der Nichtjuden. Sie haben nicht nur ihre eigene Religion, sondern auch ihre eigene Weltanschauung. Sie kümmern sich nicht um die Gesetze der anderen Völker, sie handeln nach ihren eigenen Gesetzen, die im Talmud, im Schulchan Aruch, aufgezeichnet sind. Hier steht geschrieben: Der Jude darf sich nicht richten nach den Staatsgesetzen der Akum, das sind die Nichtjuden. Er hat sich zu richten nach den Gesetzen der Juden, denn sonst wären diese ja überflüssig. Im Talmud, Schulchan Aruch, wird dem Juden jedes Verbrechen am Nichtjuden erlaubt. So heißt es: Es ist dem Juden erlaubt, den Nichtjuden zu belügen. Es sind alle Lügen gut. Es ist erlaubt, gegen den Nichtjuden zu heucheln und ihm zu schmeicheln. Es ist verboten, dem Nichtjuden Geld zu leihen, ohne Wucherzinsen dafür zu nehmen. Der Nichtjude darf von der Anleihe keinen Nutzen haben. Es ist dem Juden verboten, seinen Bruder zu betrügen, jedoch den Nichtjuden zu betrügen ist erlaubt. Es ist erlaubt, den Nichtjuden zu berauben. Den Juden zu berauben ist verboten. Es ist dem Juden erlaubt, einen Dieb gestohlenes Gut zu kaufen, jedoch darf er nur dann den Kauf durchführen, wenn das gestohlene Gut von einem Nichtjuden stammt. Es ist dem Juden erlaubt, die nichtjüdischen Behörden um den Zoll und um die Steuern zu betrügen. Einen Nichtjuden, der dem Christentum angehört, darf der Jude eigenhändig töten. Das sind also die Gesetze des jüdischen Mischlingsvolkes. Und nach diesen Geboten hat es seit vielen Jahrhunderten Verbrechen über Verbrechen auf sich geladen und sich zu einem wahren Teufelsvolke gemacht. Wie der Pudelmops Dackelpinscher sich am liebsten im Schmutze wälzt, so fühlt sich auch der Jude am wohlsten im Unrat. Er ist nicht nur an seinem Körper dreckig und ungepflegt, sondern sucht auch geistig immer nur das Schmutzige, Gemeine und Lasterhafte. Mit Vorliebe schreibt er schmutzige Bücher, verfasst gemeine Theaterstücke, verspottet die Kunst und zieht alles in den Staub, was uns unantastbar und heilig ist. So trieb es der Jude seit Anbeginn, so wird er es immer treiben für alle Zukunft. Wie der kläffende Köter liebt auch der Jude den Streit. Er selbst ist feige und scheut den Kampf von Mann gegen Mann. Er macht nur feige Überfälle aus dem Hinterhalte. Hier ist der Jude allerdings Meister. Hier zeigt er so recht seine Durchtriebenheit und seine Jämmerlichkeit. Kommt es aber zu einem offenen Kampfe, ist er der Erste, der heulend davonrennt. Der Jude ist aber auch ein Meister der Verhetzung. Schon seit vielen Jahrhunderten hat er es immer wieder verstanden, nichtjüdische Völker gegeneinander zu hetzen. Weitaus die meisten Kriege sind sein Werk. Raffiniert verstand es der Jude, die Völker gegeneinander auszuspielen, bis sie schließlich zum Schwerte griffen. Hunderttausende und Millionen von Menschen mussten verbluten. Der Jude aber versteckte sich im Hintergrunde. Er allein wurde der Nutznießer der Kriege. Was der kläffende Köter unter den Hunden ist, ist der Jude unter den Menschen. Er ist ein Mischling. Und ein Mischling folgt immer der ärgeren Hand. Das heißt, er vereinigt in sich nur die schlechten Eigenschaften seiner Vorfahren. Will die Welt einmal wieder glücklich sein und einer hoffnungsfrohen Zukunft entgegensehen, dann muss der jüdische Störenfried beseitigt werden. Dann wird sich endlich das Schicksal der jüdischen Köterrasse erfüllen.